Erster Gott sagte, geh zum Palast vom König von Juda. Sag dort meine Worte. Zweiter sagt dem König, höre auf Gott. Du sitzt auf dem Thron von David. Deine Diener und dein Volk hören auch zu. Dritter Gott sagt, seid gut zu allen Menschen. Helft den Armen. Tut Fremden und Waisen nicht weh. Tötet keine unschuldigen Menschen. Vierter macht ihr das? Dann bleiben Könige in diesem Haus. Sie reiten auf Pferden und fahren Wagen. Fünfter hört ihr nicht auf mich? Dann wird dieses Haus kaputt gehen. Das verspreche ich. Sechster Gott sagt über den Palast, du bist schön wie ein Wald. Aber ich mache dich leer wie eine Wüste. Siebter, ich schicke Männer mit Waffen zu dir. Sie schneiden deine Bäume um. Sie werfen das Holz ins Feuer. Achter, viele Leute gehen an der Stadt vorbei. Sie fragen, warum hat Gott das getan? Neunter, die Antwort ist, sie haben Gott verlassen. Sie haben zu anderen Göttern gebetet. Zehnter, weint nicht um den Toten. Weint um den Mann, der weggehen muss. Er sieht seine Heimat nie wieder. Elfter, Gott spricht über Salom. Er war der König von Juda. Er ist weggegangen. Er kommt nicht zurück. Zwölfter, er wird in einem fremden Land sterben. Er sieht dieses Land nie wieder. Dreizehnter, es ist schlecht, ein Haus mit Lügen zu bauen. Wer Arbeiter nicht bezahlt, macht einen Fehler. Vierzehnter, der König sagt, ich baue ein großes Haus. Es hat weite Räume und Fenster aus Holz. Fünfzehnter, bist du ein König, weil du viel Holz hast? Dein Vater war gut und gerecht. Ihm ging es gut. Sechzehnter, er half den Armen und Schwachen. Das bedeutet, Gott wirklich zu kennen. Siebzehnter, aber du willst nur Geld. Du tötest unschuldige Menschen. Du bist böse zu anderen. Achtzehnter, Gott spricht über Joachim. Niemand wird um ihn weinen. Niemand sagt, ach, mein Bruder. Neunzehnter, man begräbt ihn wie einen Esel. Man zieht ihn aus der Stadt hinaus. Zwanzigster, geh auf die Berge und schreie laut. Deine Freunde sind alle weg. Sie sind kaputt. 21. Ich habe mit dir geredet. Du hast gesagt, ich höre nicht. So warst du schon als Kind. 22. Der Wind weht deine Anführer weg. Deine Freunde kommen ins Gefängnis. Du wirst dich schämen. 23. Du wohnst in einem Haus aus Holz. Aber bald hast du große Schmerzen. Du wirst zittern. 24. Gott sagt, ich schwöre es. Auch wenn Chonja mein Ring wäre. Ich würde ihn wegwerfen. 25. Ich gebe dich deinen Feinden. Du hast Angst vor ihnen. Nebukadnezar aus Babel wird dich holen. 26. Ich werfe dich und deine Mutter weg. Ihr kommt in ein fremdes Land. Dort werdet ihr sterben. 27. Sie wollen gern nach Hause kommen. Aber sie kommen nie wieder zurück. 28. Ist Chonja wie ein kaputter Topf? Warum wirft man ihn weg? Er kommt in ein unbekanntes Land. 29. O Land, Land, Land. Höre auf das Wort von Gott. 30. Gott sagt, dieser Mann hat keine Kinder mehr. Er hat kein Glück im Leben. Keiner seiner Söhne wird König sein.